Kundgabe 3183. Empfangen durch Bertha Dudde am 8. und 9.7.1944. Das Geheimnis der ewigen Liebe. Das ist das Geheimnis der ewigen Liebe, dass sie Grundelement ist, dass sie Kraft ist und somit göttliche Ursubstanz, also auch der Inbegriff des göttlichen Wesens. Sie ist gleichsam etwas Stoffliches in geistiger Form, also die Substanz eines Wesens, das nur als reiner Geist zu denken ist und also nicht die Liebe als Eigenschaft besitzt, sondern pur Liebe ist. Für den noch materiellen Menschen ist dies unvorstellbar und unbegreiflich und darum also ein Geheimnis, so lange, bis er sich selbst gewandelt hat zur Liebe, bis er durch seine Wandlung sich von einem Kraftstrom durchdrungen fühlt, der ihn erhebt und unsichtbar an die ewige Liebe selbst kettet, bis er sich im Liebeswirken innig verbunden fühlt mit Gott. Dann wird ihm zwar das Geheimnis der ewigen Liebe noch nicht enthüllt, doch das Wesen der ewigen Gottheit nimmt immer mehr Form an. Es erkennt der Mensch, dass die Liebe von Gott untrennbar ist, dass alles, was ist, in ihr seinen Ursprung hat, dass also die sichtbare und die unsichtbare Welt nur Äußerung dieser gewaltigen Liebe ist, dass die Liebe also in sich eine Kraft ist, deren Auswirkung unbegrenzt ist. Es wird daher die Liebe als Substanz der ewigen Gottheit gelten, weil diese ohne die Liebe einfach nicht vorstellbar ist. Nur der Mensch, der sich selbst zur Liebe gestaltet auf Erden, gewinnt eine Vorstellung, die der Wahrheit sich nähert, indem er Gott nun in allem sieht, das aus seiner Liebekraft hervorgegangen ist, und er nun den Schöpfer in seinen Schöpfungen erkennt. Denn letztere bleiben immer Erzeugnisse der Urkraft, und die Urkraft ist die Liebe, also Gott selbst. Und darum muss auch das Geschaffene unvergänglich sein, weil Gott sich selbst nicht zerstören kann. Und es müssen die Schöpfungen im engsten Zusammenhang mit dem Schöpfer stehen, weil eine Kraft nicht teilbar ist, die göttliche Liebe aber als Ursubstanz jeglicher Schöpfung als Kraft anzusprechen ist, als ewige Gottheit, die somit auch überall gegenwärtig ist in ihrer Wesenheit, wo die Kraft der Liebe ein Schöpfungswerk ersichtlich ist. Liebe, Kraft, Schöpfung ist immer das Gleiche, eine nie versiegende Ausstrahlung dessen, was Ursubstanz der ewigen Gottheit ist. Gott ist gleichzeitig Kraft und Wesenheit. Er ist selbst die Liebe und strömt Liebe aus. Er ist ein Geist von Ewigkeit, der stofflich wird als Liebe, als Kraft, die nun in Erscheinung tritt, ansonsten der Geist Gottes niemals gespürt werden könnte. Es ist dies ein Geheimnis, das dem Menschen verhüllt bleibt bis zu seiner Verklärung, wenngleich es ihm durch Gottes unendliche Liebe offenbart wird. Doch der Mensch als solcher fasset es nicht, bis er sich selbst zur Liebe gewandelt hat. Amen.